Vom Problem zur Lösung. Vielleicht hast du durch dieses Buch erkannt, wie wichtig diese Welle der Neuerungen ist. Dann ist es jetzt an der Zeit, etwas dafür zu tun. Entweder dein bestehendes Unternehmen, dein neues Startup oder vielleicht sogar, wenn du eine öffentlich exponierte Stelle inne hast, deinen Staat optimal auf Dezentralisierung auszurichten. Du hast so ziemlich alle potenziellen Probleme und Lösungen aus heutiger Sicht gerade erfahren. Und jetzt ist die Zeit zum Handeln gekommen. Starten wir also wieder mit dem Problem. 6 plus 4 ist? Überlege dir zum Beispiel ganz einfach die folgenden Fragen. Was stört dich allgemein im Alltag? Könnte der betreffende Punkt sonst noch jemanden stören? Für welche Services gibst du deiner Meinung nach unnötig viel Geld aus? Welche Services brauchen unnötig viel Zeit? Wo in deinem bestehenden Unternehmen finden sich Prozesse, welche aufgrund von Vertrauensproblemen unglaublich ineffizient sind? Wo hast du schon einmal von Freunden oder Bekannten gehört, dass bei einem Prozess ein Vertrauensproblem besteht? Stell dir diese Fragen wirklich regelmäßig. Wenn du willst, dann hol dir meinen älteren Bestseller Grenzenlos erfolgreich auf Amazon. Hier gehe ich auf Strategien ein, wie du zum Beispiel mit nur 5 Minuten täglich solche Probleme ganz einfach erkennst und für dich nutzen kannst. Nicht umsonst ist das Buch unter Unternehmern so beliebt. Ich habe wirklich mein gesamtes Businesswissen dort hineingepackt. Wenn du nun ein Problem für dich identifiziert hast, welches du gerne angehen möchtest, so stellt sich die nächste Frage, wenn es darum geht, im Blockchain-Bereich aktiv zu werden.